Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte. To our hearts in Jesus' name. Zu unseren Herzen. Amen. Amen. Okay, I want to look at a verse in Galatians 3 that we talked about a few weeks ago. Ich möchte, dass wir uns einen Vers anschauen in Galater 3, den wir uns vor ein paar Wochen schon angeschaut haben. It says this, verse 5. Vers 5. So then, does God who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the law or by hearing with faith? Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? A couple things we want to notice right away. Ein paar Dinge möchte ich hervorheben. Is that God works miracles. Erstens, Gott wirkt Wunder. All kinds of miracles. Alle Arten von Wundern. I had a miracle last week. Ich hatte ein Wunder letzte Woche. A girl texted me before the service that she wanted to talk to me. Ein Mädchen hat mir ein SMS geschrieben vor dem Gottesdienst, dass sie gerne mit mir reden möchte. So I went to look for her during the worship and I found her. Und ich habe während dem Lobpreis geschaut, wo sie ist und habe sie gefunden. And I said, okay, right after the service, let's talk. Und ich habe gesagt, gleich nach dem Gottesdienst, da reden wir. Okay. Okay. And then after the service, she came over. Und nach dem Gottesdienst ist sie hergekommen. I said, just wait one minute. Und ich habe gesagt, warte nur eine Minute. And then I realized it wasn't the girl because she was standing right here. Und dann habe ich bemerkt, das ist ja gar nicht das Mädchen, weil das richtige Mädchen stand da drüben. They kind of look alike. Die schauen sich irgendwie ähnlich. So I talked to the girl who actually did send the text. Und dann habe ich wirklich auch mit dem Mädchen gesprochen, die das SMS geschrieben hatte. Then I went over to the girl who didn't send the text. Und dann habe ich auch mit dem Mädchen gesprochen, die kein SMS geschickt hat. And I said, I'm sorry, I made a mistake, I mixed you up with somebody. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe dich mit jemandem verwechselt. She said, no, I've been praying to talk with you. Und sie hat gesagt, nein, ich habe dafür gebetet, mit dir zu sprechen. It was from the Lord. Es war von Gott. God works all kinds of miracles. Gott tut alle Arten von Wundern. All the time. Die ganze Zeit. He is the God of miracles. Er ist der Gott der Wunder. But does he do them? Aber tut er sie? Because we deserve them? Weil wir sie verdienen? Or because they're a gift from him? Oder weil sie ein Geschenk von ihm sind? They come by faith. Sie kommen durch den Glauben. Let's look at the next verse, Ephesians 2. We talked about this one also. Wir haben über Epheser 2 auch schon gesprochen. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, so that no one may boast. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. It's by grace through faith, it's a gift of God. Es ist aus Gnade passiert durch Glauben und es ist eine Gabe Gottes. It's not of yourself, it's not of works. Es kommt nicht aus dir selbst heraus, es ist nicht durch deine Leistung so passiert. That we don't boast. Damit wir uns nicht rühmen. We are not only saved by grace. Wir sind nicht nur gerettet durch Glauben. We're healed by grace through faith. Durch Gnade, wir werden auch geheilt durch Gnade. Everything is by grace through faith. Alles geschieht aus Gnade durch Glauben. We are strengthened by grace through faith. Wir werden dadurch gestärkt. We find our marriage partner by grace through faith. Wir finden unsere Ehepartner aus Gnade durch den Glauben. We raise our children by grace through faith. Wir erziehen unsere Kinder aus Gnade durch den Glauben. We pray our children will leave the house by grace through faith. Wir beten, dass unsere Kinder bald das Haus verlassen aus Gnade durch Glauben. We pray for love for our mother-in-law by grace through faith. Wir beten um Liebe für unsere Schwiegermutter. Or vice versa. Oder umgekehrt. Everything is by grace through faith. Alles geschieht aus Gnade durch den Glauben. We're sanctified. Wir sind geheiligt. By grace through faith. Aus Gnade im Glauben. Everything is a gift from God. Und alles ist ein Geschenk Gottes. Let's go further. Now Paul has a conflict with some people in Corinth. Und Paulus hat ein paar Probleme und Konflikte mit Leuten in Korinth. It's a small minority. Es ist eine kleine Minderheit dort. But they've rejected him. Und sie wollten ihn nicht. His authority in the church. Seine Autorität in der Gemeinde dort. So he writes to them and says this. Also schreibt er einen Brief und sagt Folgendes. 1 Corinthians 4, verse 7 and verse 11. 1. Korinther 4, 7 und 11. For who regards you as superior? Denn wer gibt dir einen Vorrang? What do you have that you did not receive? Was hast du, was du nicht empfangen hast? And if you did receive it, why do you boast as if you had not received it? Aber wenn du es auch empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? To this present hour, we are both hungry and thirsty. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl an Hunger als auch Durst. Are poorly clothed. Wir sind nackt. Are roughly treated. Wir werden mit Fäusten geschlagen. And are homeless. Und wir haben keine Wohnung. Verse 12. Verse 12. And we toil. Und wir mühen uns ab. Working with our hands. Wir arbeiten mit unseren eigenen Händen. When we are reviled, we bless. Wenn wir geschmäht werden, dann segnen wir. When we are persecuted, we endure. Wenn wir verfolgt werden, dulden wir. When we are slandered, we try to conciliate. Wenn wir gelästert werden, reden wir gut zu. Now verse 18. 18. Now some of you have become arrogant. Einige aber sind arrogant geworden. And I will come to you soon, if the Lord wills. Und ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr es will. And now watch. And I shall find out not the words of those who are arrogant, but their power. Und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Arroganten kennenlernen. Now that word power is the same word power in Galatians 3, where God is working miracles. Und dieses Wort Kraft ist dasselbe Wort wie in Galater 3, wo Gott Wunder tut. We could translate it life-changing power. Wir könnten es übersetzen mit lebensverändernder Kraft. He says, I will test you when I get there. Und er sagt, ich werde euch testen, wenn ich bei euch bin. To see what kind of power you have. Und ich werde schauen, welche Kraft in euch ist. And then watch the next statement. Und dann schaut euch den nächsten Vers an. Very famous. Es ist sehr berühmt. For the kingdom of God does not consist in words. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Worten. We could put in words only. Nicht nur aus Worten. But in power. Sondern in Kraft. Dunamis power. Dunamis im Griechischen. And watch the next sentence. Und schaut euch den nächsten Satz an. What do you desire? Was wollt ihr? Shall I come to you with a rod? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Or with love and a spirit of meekness? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? What's the connection? Was ist die Verbindung zwischen diesen Sätzen? The Amplified Version shows us. In der Amplified Übersetzung sieht man das. For the kingdom of God consists of not talk, but power. That is an excellence of soul. Und da heißt es, denn das Königreich Gottes besteht nicht nur aus Worten, sondern in Kraft. Das heißt Exzellenz der Seele. Paul was saying, look, I'm hungry, I'm thirsty, I've been all over the world. Paulus hat gesagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich war auf der ganzen Welt. I go through all kinds of stuff. Ich bin durch alle möglichen Probleme durchgegangen. I don't have money, I don't have a place to stay. Ich habe kein Geld, ich bin obdachlos. But one thing I do have. Aber eine Sache habe ich. I have God's power inside of me. Ich habe Gottes Kraft in mir. And now when I come there, I will show you excellency of soul. Und wenn ich zu euch komme, dann zeige ich euch Exzellenz im Geist. I could come there and kick your butts. Ich könnte zu euch kommen und euch in den Hintern treten. He could strike them dead if he wanted to as an apostle. Er könnte sie töten. Ja, zu Tode schlagen, wenn er das wollte. Acts chapter 5, Peter did it to Ananias and Sapphira. Apostelgeschichte 5, da hat Petrus das gemacht. Paul could have done it. Paulus hätte es auch machen können. Should I come to you with a rod? Soll ich mit einem Stab oder einer Rute zu euch kommen? Or with excellency of soul. Oder mit einer Perfektion, einer Exzellenz im Geist. Now watch how this works. Und schaut euch an, wie das funktioniert. I want you to go to slide. Before we go anywhere, just stop. I want to tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. From Numbers chapter 21. Und zwar aus dem 4. Mose 21. Because there is more sickness in the soul. Denn es ist mehr Krankheit in der Seele. Than there is in the physical body. Als im Körper selbst. We are far more sick in our souls. Wir sind viel kränker in unserer Seele als in unserem Körper. And it's far more important. Und es ist viel wichtiger. To be healed in my soul. In der Seele geheilt zu werden. And to have an excellent soul. Und eine ausgezeichnete Seele zu haben. Than to be sick in my soul. Als in meiner Seele krank zu sein und einen gesunden Körper zu haben. Because a sick soul will make a healthy body sick. Weil eine kranke Seele wird auch einen gesunden Körper krank machen. But a sick body does not necessarily make a soul sick. Aber ein kranker Körper macht nicht unbedingt die Seele auch krank. But a sick soul will always make the body sick. Aber eine kranke Seele macht auch immer den Körper krank. Now in Numbers chapter 21 there's a story. Und im 4. Mose 21 ist eine Geschichte dazu. Moses was leading Israel in the wilderness. Mose hat die Israeliten aus der Wildnis herausgeführt, and they aus der had Wüste. To go around Edom. Und sie mussten um Edom herum. Like why? The journey's already long. Warum denn? Die Reise ist eh schon so lang. He said the people started complaining. Also die Leute haben angefangen zu jammern. We gotta go around Edom in the desert. Mitten in der Wüste müssen wir auch noch um Edom herum. They complained against God and they complained against Moses. Sie haben gejammert und sich aufgeregt gegenüber Mose und auch gegen Gott. It says because the journey was long. Weil die Reise eh schon so lang war. Are you on a long journey? Bist du auf einer langen Reise? Is it taking really long for your kids to grow up? Like a long journey? Dauert's dir richtig lang, deine Kinder aufwachsen zu sehen? Is it taking you a long time to grow up? Brauchst du lang, um groß zu werden? Like, are you on a long journey through school? Bist du auf einer ganz langen Reise durch die Schule? Is your job just a long journey? Ist deine Arbeit, kommt sie dir so vor wie eine lange Reise? Your Christianity? Oder dein Christentum, deine Beziehungen. You just can't wait for something new. Du kannst gar nicht abwarten, bis was Neues passiert. So they complained against God and against Moses. Also sie haben sich aufgeregt und das gegenüber Mose und auch gegenüber Gott. And God didn't appreciate it, so he did something. Und Gott hat das nicht so gefallen, deshalb hat er etwas gemacht. It says he sent und es sagt, fiery serpents. Es heißt, er hat feurige Schlangen geschickt, to bite the people. Um die Menschen zu beißen. So that they would die. Damit sie sterben. Meine Güte. My goodness. God thought this up. God thought this up. Gott hat sich das ausgedacht. Lord, they're down here complaining. Die beschweren sich die ganze Zeit. Wow, it's unbelievable what's coming up toward heaven. Das ist unglaublich, was da für ein Schall raufkommt. What will you do, O Majesty? Was machst du, Majestät? I'm gonna send snakes. Naja, ich werde kranke Schlangen runterschicken. Snakes! Schlangen! Poisonous snakes! Giftige Schlangen! Poisonous snakes! Giftige Schlangen, with ja! With big teeth! With big teeth! Mit großen Zähnen! And they're gonna bite them! Und die werden das Volk so beißen! The snakes bit the people! Und die Schlangen haben das Volk gebissen! And they were called fiery serpents because when they bit you, you got this incredible fever! Und sie haben sie feurige Schlangen genannt, weil als die Leute gebissen wurden, dann haben sie so ein schweres Fieber bekommen. Burned up. Die haben Hitze, wahnsinnige Hitze erlebt. And the people were burning up with fever. Und die Leute sind einfach vor lauter and they were dying from fevers. Fieber gestorben dann auch. And then they said to Moses, they said to God, we repent, we're sorry, please intercede, help us. Und dann haben sie zu Mose gesagt, es tut uns leid, bitte hilf uns. So God told Moses, take a brazen serpent and put it on a stick. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, nimm eine bronzene Schlange und tu sie auf seinen lift Stab. Lift it up in the air. Heb sie hoch in die Luft. Tell the people to look at it. Und sag den Menschen, sie sollen drauf schauen. And when they look at it, und wenn sie drauf schauen, they'll be healed. Dann werden sie geheilt. That's all they had to do. Das ist alles, was sie tun mussten. In John chapter 3 verse 14, Jesus quotes the verse. Und in Johannes 3, Vers 14, da bezieht sich Jesus auf diesen Vers. And he says, in the same way the snake had to be lifted up in the wilderness, so must I be lifted up. Und genauso wie die Schlange in der Wüste hochgehoben werden musste, so muss ich auch hochgehoben werden. Speaking about his death on the cross. Und da spricht er über seinen Tod. And the principle is the same. Und das Prinzip, das wir hier sehen, ist genau das Gleiche. If you look at the serpent, wenn du auf die Schlange schaust, you'll be healed. Dann wirst du geheilt werden. But I can't. Aber ich kann nicht. It hurts too much. Es tut so weh. Just look. Schau einfach auf die Schlange. What will that do? Was soll das Gutes just bringen? Look. Schau einfach auf die Schlange. What will looking do? Tell me. Was soll das Anschauen einer Schlange Gutes tun? I am burning up. Ich verbrenne. Help me. Hilf mir. Give me some aspirins, medicine. Gib mir Aspirin oder irgendwas anderes. There is a solution. Es gibt eine Lösung. Just look. Schau einfach auf die Schlange. And whoever looked. Und wer auch immer darauf geschaut hat, God healed. Ist wirklich geheilt worden. Now there's a number of principles here. Und es gibt eine ganze Reihe von Prinzipien, die wir ableiten extract. Können. First and foremost, erstens und am wichtigsten, God is more concerned about the healing inside of you. First. Gott interessiert sich am meisten für die Heilung in dir drinnen. He even allowed them to become sick. Er hat sogar zugelassen, dass sie krank wurden. So that they could be healthy on the inside. Damit sie gesund wurden im Inneren. And then healthy on the outside. Und dann gesund im Äußeren. How many people know Mr. T? Mr. T. Remember Mr. Wer, T? Wer kennt Mr. T? Remember Rocky, you know? Könnt ihr euch an Rocky erinnern? And then I think it was Rocky 3. Und Rocky III. Eye of the Tiger. Mit The Eye of the Tiger. And he fights Mr. T, you know? Und er kämpft gegen Mr. T. Clubber Lang, right? Clubber Lang, Mr. T. Well, Mr. T became very rich. Und Mr. T ist sehr reich geworden. And very loud. Und sehr laut. Everywhere he go. And he wore a lot of jewelry. Und hat sehr viel Schmuck getragen. Just wore gold everywhere. Very wealthy einfach, guy. Einfach Gold überall getragen. Er war sehr reich. Until something happened. Bis etwas passiert ist. He went to the doctor and found out he had cancer. Bis er zum Arzt gegangen ist und herausgefunden hat, dass er Krebs hat. A cancer that was unknown. Eine Krebsart, die bis dahin unbekannt war. Unknown trace of cancer. Also eine unbekannte Art von Krebs. You know what he did? Wisst ihr, was er gemacht hat? He called his mother. Er hat seine Mutter angerufen. Who was a believer. Die gläubig war. And he wept on the phone. Und er hat am Telefon geheult. And he said, "Mom, all the money that I have cannot save me." Und er hat gesagt, Mama, mein ganzes Geld kann mich nicht retten. And he gave his life to Christ. Und er hat sein Leben Christus gegeben. It's true. He gave his life to Christ. Das ist wirklich wahr. Now he wears T-shirts saying, "Jesus is real." Jetzt trägt er T-Shirts, wo drauf steht, Jesus ist echt. He gave all the gold away. Er hat sein ganzes Gold weggegeben. He said, "Money means nothing, it's meaningless." Und er sagt, Geld bedeutet mir nichts he mehr. He serves Jesus. Er dient Jesus. It's awesome. Das ist toll. And he's writing a book called this. Und er schreibt ein Buch und das heißt, "Cancer saved my life." Krebs hat mein Leben gerettet. Do you know how? Wisst ihr wie? Because it forced him to recognize how sick he was on the inside. Weil es ihn gezwungen hat, einzugestehen, wie krank er im Inneren war. And you know what? While he's now healed on the inside, und während er jetzt im Inneren geheilt wurde, he's getting better on the outside. Hat das auch Auswirkungen auf seinen Körper, auf sein Äußeres. I want you to watch a video. Ich möchte, dass wir uns ein Video anschauen. And we've seen a part of this video about a month ago. Wir haben ungefähr vor einem Monat einen Teil dieses Videos gesehen. This man works in a tier compound, a park. Dieser Mann arbeitet an animal. In einem Tiergarten, Tierpark. Yeah, and they found an eagle. Und sie haben dort einen Adler gefunden. Eagle's wing was broken in 4 places on one side and 1 place on the other side. Sein Flügel war gebrochen an 4 Stellen auf he der einen Seite. Full of lice. Er war voller Läuse. Barely alive. Er war kaum noch am Leben. Couldn't stand. Er konnte nicht stehen. And was as skinny, just emaciated, totally skinny. Er hatte nur noch Haut und Knochen. At the same time, the man has cancer. Und zur selben Zeit hat der Mann eben Krebs. As these two focus on each other. Und die zwei, die konzentrieren sich aufeinander. Both of them are healed. Und beide werden geheilt. The man does chemo. Der Mann bekommt Chemotherapie. And when he goes for his checkup, it's gone. Und als er ein Checkup hat, kommt man drauf, dass and es I weg just ist. Have to ask myself, und ich muss mich einfach fragen, how much of his focusing away from himself was part of the healing. Und ich frage mich einfach, wie viel hat das zu seiner Heilung beigetragen, dass er sich auf etwas anderes konzentriert hat? This is just short. Es ist sehr kurz. I just wonder. Ich frage mich, how much of his healing was because of the eagle? Wie viel hat das zu seiner Heilung beigetragen, dieser Adler? Is God interested in healing me physically? Ist Gott daran interessiert, uns körperlich zu heilen? My tennis elbow. Den Ellbogen. My earache. Mein Ohr. Whatever I have, a toothache, whatever. Mein Zahnweh, egal anything was ich physically. Hab. Absolutely. Natürlich. But he healed 10 lepers. Aber er hat 10 Leprakranke geheilt. Luke 17. In Luke chapter 17. Lukas 17. He healed 10 of them. Er hat 10 von ihnen geheilt. And only one came back. Und nur einer ist zurückgekommen. And said thank you. Und hat Danke gesagt. Do you know why? Wisst ihr warum? Because the other 9 were sick in their souls. Weil die anderen 9 wahrscheinlich in ihrer Seele krank waren. To not go back and thank God for a healing. Nicht zurückzugehen und ihm zu danken für seine Heilung. Of leprosy. Von Leprakrankheit. Leprosy. To not go back and thank Jesus. Und dann nicht zurückzugehen und ihm zu danken. Is evidence of sickness in the soul. Das ist Beweis genug für Krankheit in der Seele. Physical sickness may not lead to a soul healing. A physical healing may not lead to a soul healing. Körperliche Heilung trägt vielleicht nicht dazu bei, dass wir auch innerlich heilen. But healing in the soul will always lead to physical health. Aber eine innere Heilung wird immer einen Beitrag zu unserer äußeren Heilung. 2005, I was diagnosed with sarcoidosis in my lungs. 2005 ist eine Lungenkrankheit bei mir diagnostiziert worden. They put me on cortisone. Sie haben mir Cortison verabreicht. I blew up like Wow. Ich bin ganz aufgeblasen gewesen. Someone came to church and said, "Oh, we have a guest speaker today." Jemand ist in die Gemeinde gekommen und hat gesagt, "Oh, wir haben heute einen Gastsprecher." And they said, "No, that's Pastor Rob." Und nein, das ist Pastor Rob. And they said, "No." Nein, das gibt's nicht. Yeah, I have pictures. She doesn't even recognize me. Ja, ich habe Bilder von mir selbst. Man erkennt mich selber nicht. I was in California 2006, walking on the beach. Ich war in Kalifornien 2006 und bin da am Strand entlang gegangen. Had my journal. Hat mein Tagebuch dabei. And I said, "God, what do I do?" Und habe gefragt, Gott, was soll ich machen? Tell me what to do. Sag mir, was ich machen soll. And it came right out of heaven, as clear as day. Und ich habe es gehört, ganz klar aus dem Himmel heraus. Don't worry about it. Mach dir keine Sorgen. Like, get your eyes off it. Blicke irgendwo anders hin. And get your eyes on me. Und schau auf mich. And you know what? I learned a lot. Ich habe viel gelernt. Because I was already eating healthy. Weil ich habe mich schon gesund ernährt damals. But then I really started to eat healthy. Aber dann habe ich wirklich angefangen, mich gesund zu ernähren. And I wonder how many other sicknesses I prevented. Und ich frage mich, wie viele Krankheiten ich abgewendet habe. Because of how drastically I changed my diet. Dadurch, dass ich so drastisch meine Ernährung umgestellt habe. And exercise. Und Sport gemacht habe. This would never have come about. Das wäre so nie passiert, if the situation didn't occur. Wenn diese Situation nicht passiert wäre. Healing in the soul is far more important. Eine Heilung der Seele ist so viel wichtiger. Now go to slide 11. Auf der Folie 11. Here's some sicknesses of the soul. Wir gehen jetzt ein paar Krankheiten der Seele durch. Things that need to be healed. Dinge, die einer Heilung bedürfen. Maybe one or two of these will speak out to you. Vielleicht werden einige von denen hervorstechen für dich. I'm going to name 27 of them. Ich werde 27 Krankheiten benennen. Hate. Hass. Hostility. Feindlichkeit. Jealousy. Eifersucht. Is that in your soul? Ist das in deiner Seele zu finden? It'll make you sick. Es wird dich krank machen. Es ist wirklich eine Krankheit. It has to be healed. Es muss geheilt werden. Bitterness. Bitterkeit. Resentment. Ärger. Wrath. Zorn. Sickness of the soul. Das sind auch Krankheiten der Seele. Paul said, "When I come to you, I will show you the power of God." Paulus hat gesagt, wenn ich zu euch komme, dann werde ich euch die Kraft Gottes zeigen. And I will demonstrate to you the excellency of a soul. Und ich werde euch zeigen, wie gesund und ausgezeichnet eine Seele sein kann. Paul was in every kind of circumstance. Paulus war in jedem Umstand, den man sich nur vorstellen kann. Persecuted. Im Gefängnis, er wurde verfolgt. But his soul was intact. Aber seine Seele, die war intakt. It was healthy. Sie war gesund. It was healed. Sie war geheilt. Even though externally, aber äußerlich, he faced all kinds of situations. Äußerlich war er mit allen möglichen Situationen konfrontiert. Even had a physical sickness. Er hatte sogar eine körperliche Erkrankung. Called ophthalmia. Ophthalmia. Ja, eine Krankheit mit irgendeinem griechischen Namen. Very, very common among sailors of that day. Sehr viele Bootsleute hatten diese Krankheit. It came because of lack of nourishment. Und zwar durch das Fehlen irgendwelcher Nährstoffe. Because being on the ship so long. Weil dadurch, dass sie so lange am Schiff waren. And exposed to the sun every day. Und der Sonne ausgesetzt waren. And the disease got in the eyes. Und diese Krankheit hat sich auf die Augen festgesetzt. It felt like you had thorns in your eyes. Could you imagine that? Und es hat sich so angefühlt, als wären Dornen im Auge. Could have like glass under your eyelids. Oder Glas im Auge. This is what Paul had. Das hatte Paulus. He said to the Galatians, "You would have given me your own eyes if you could have." Er hat zu den Galatern gesagt, ihr hättet eure Augen hergegeben, wenn ihr gekonnt hättet. Paul was going blind. Paulus wäre fast blind geworden. He couldn't recognize the high priest. Er konnte den Hohepriester nicht mehr erkennen. In Acts 23. In Apostelgeschichte 23. But his soul was intact. Aber seine Seele war gesund. A healthy, excellent soul. Eine ausgezeichnete, gesunde Seele. A demonstration of the power of God. Eine Demonstration von Gottes Kraft. All right, a few more. Let's go. Noch ein paar Krankheiten. Anxiety. Sorge. Fear. Angst. Despair. Verzweiflung. I had anxiety a number of years ago. Ich hatte wirklich viele Sorgen vor ein paar Jahren. I couldn't shake it because of a situation. Ich konnte in einer Situation irgendwie nicht weiter. My stomach hurt every day. Und mein Magen hat so wehgetan jeden Tag. All day. den ganzen Tag. Would not go away. Could not get the pain out of my stomach. Es ist einfach nicht weggegangen, die Schmerzen in meinem Magen. I slept with it. I woke up with it. Ich bin damit schlafen gegangen, ich bin damit aufgewacht. I ate with it. Ich habe damit gegessen. I went to the movies and I had it the entire movie. Ich bin damit ins Kino gegangen und den ganzen Film hindurch. Mary and I took a walk in the mountains. Mary und ich sind am Berg wandern gegangen. I cried out to God. Ich habe zu Gott geschrien. And God said to me. Und Gott hat mir gesagt, your anxiety is idolatry. Deine Sorge ist Götzendienst. Because you're more focused on it than you are on me. Weil du dich so viel mehr auf das konzentrierst, auf deine Sorge, als auf mich. Wenn du möchtest, dass ich deine Magenschmerzen wegnehme, repent of idolatry. Dann tu Buße wegen diesem Götzendienst. I said, I repent. Und das habe ich gemacht. Every time my stomach hurt, I said, God, I repent of anxiety. Und jedes Mal, wenn mein Magen wehgetan hat, habe ich Buße getan für diese Sorgen, you know die ich hatte. What? It went away. Und es ist weggegangen. God said, you're so preoccupied with it, it's killing you. Gott hat gesagt, du beschäftigst dich so sehr damit, das bringt dich um. These are all sicknesses of the soul. Das sind alles Krankheiten der Seele. They will speak to all of us today. Sie werden uns alle ansprechen wahrscheinlich. Reactionary. Reaktionär sein. Complaining. Sich beschweren. Rebellious. Widerstand leisten, rebellisch sein. I was lifting weights a little while ago and someone calls me. Ich habe Gewichte gehoben und jemand hat mich angerufen. I said I'm exercising. Und ich habe gesagt, ich trainiere gerade. Just a minute. Ich rufe zurück, eine Minute noch. They're talking to me for a minute and I'm huffing and puffing, I want to get to the next thing and they keep talking and talking and talking. Und die Person, die angerufen hat einfach nicht aufgehört zu reden. And one more thing. Und noch was. Okay, one more thing. And one more thing. Okay, eine Sache noch. 15 minutes later, I was so mad. I was so reactionary. I was like, ah! Und 15 Minuten Didn't später, I tell you I was training? War ich so rebellisch. Ich habe gesagt, habe ich nicht gesagt, dass ich gerade trainiere? Then I hung up the phone. I thought, I am so weird. I am so reactionary. Und dann habe ich mir gedacht, ich lege jetzt auf. Ich bin so rebellisch. Ach! Reactionary, complaining, rebellious. Also rückschrittlich, sich beschweren, rebellisch sein. All a part of my old nature. Das ist alles Teil meiner alten Natur. Unmerciful. Unbarmherzigkeit. Indifferent. Gleichgültigkeit. Arrogant. Arroganz. Greedy. Gier. Unjust. Ungerechtigkeit. Dishonest. Unehrlichkeit. Self-willed. Selbstsucht. Unentreatable. Nicht belehrbar zu sein. Inflexible. Unflexibel. Irresponsible. Unverantwortlichkeit. Unaccountable. Nicht verbindlich zu sein. Disloyal. Faul oder untreu. Untreu, just read these. Excessive. Irrational. Irrational. Irrational. Yeah, just read what's up there. Yeah. Unreasonable. Unvernünftig. Yeah. You can close that for a second. Now go back to slide. Go back to slide 9. Now watch this. This verse I didn't understand for years. Diesen Vers habe ich jahrelang nicht verstanden. For years. Jahrelang. Galatians 5:24. Galater 5:24. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Have we all crucified the flesh with all its passions and desires? Haben wir alle das Fleisch gekreuzigt mit all seinen Leidenschaften und Begierden? You have to ask ourselves in what sense? Wir müssen uns fragen, hinsichtlich was genau? In the sense of its authority. Und zwar hinsichtlich der Autorität. Now watch, all this ties together in our healing. Das Ganze, das wirkt alles zusammen zu unserer Heilung. If we belong to Christ, wenn wir Christus gehören. And a guy said to me after church this morning, he said, that's it, that's it. My church won't believe this. Und ein Mann ist nach dem Gottesdienst in der Früh zu mir hergekommen und hat gesagt, genau das ist es. Meine Gemeinde würde es nicht glauben. He said, that's exactly it. Aber das ist genau das. If we belong to Christ, wenn wir Christus gehören, if we are saved, wenn wir gerettet sind, if our names are written in heaven, wenn unsere Namen im Himmel aufgeschrieben God has sind, given us the gift of eternal life, wenn Gott uns das ewige Leben geschenkt hat, we have crucified the flesh, dann haben wir das Fleisch gekreuzigt, with its passions and desires, mit all seinen Begierden und Leidenschaften, in terms of the authority of the flesh to block our access to God. In Bezug auf die Autorität des Fleisches, unseren Zugang zu Gott zu behindern. There is nothing we can do. Es gibt nichts, was wir machen können. That can block our access to God. Das unseren Zugang zu Gott blockieren kann. Heaven is open to us. Der Himmel ist völlig offen. Now. Go to slide 8. 8. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. Is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. This is the fruit. Das ist die Frucht. This is a miracle. Das ist das Wunder. You cannot produce this. Du kannst das nicht einfach produzieren. God does this. Gott produziert in das. Our life. In unserem Leben. He wants to do it every day. Er möchte es jeden Tag haben. All of it, every day in different areas. Und zwar alles davon, jeden Tag in we verschiedenen are Bereichen. Walking miracles of God. Wir sind lebende Wunder Gottes. His love in my heart is a miracle. Seine Liebe in meinem Herzen ist ein His Wunder. Joy in my heart is a miracle. Seine Freude in meinem Herzen ist ein His Wunder. Peace that passes understanding is a miracle. Sein Friede, der allen Verstand übersteigt, ist ein Wunder. When he gives me long suffering to endure, wenn er mir Durchhaltevermögen what gibt, I cannot endure, it's a miracle. Was ich nicht aushalten kann, das ist ein Wunder. When he gives me kindness for people, I'm not attracted to, it's a miracle. Wenn er mir Freundlichkeit schenkt für jemanden, den ich nicht sympathisch finde, dann ist das ein Wunder. When he works in my heart to be generous and good toward people, wenn er in meinem Herzen wirkt, dass ich großzügig sein kann gegenüber it's anderen, a miracle. Das ist ein Wunder. Faithfulness is a miracle. Treue ist ein Wunder. Meekness, Sanftmut, which means thy will be done, not mine, is a miracle. Was bedeutet dein Wille geschehe, nicht meiner, das ist ein Wunder. Self-control. Enthaltsamkeit. That means suddenly, es bedeutet plötzlich, I'm making the right decisions. Mache ich die richtigen Entscheidungen. Like I'm on the path. Ich bin am Weg. I can say no to that and that and that. It's like, wow, where'd this come from? Ich kann Nein Danke sagen zu dem und zu dem. Woher kommt das auf this einmal? Is all the fruit of his presence. Das ist die Frucht des Geistes. This is how we are when we leave the presence of God. Das ist alles das, was wir sind, wenn wir die Gegenwart Gottes verlassen. When we bring what we need to be healed to God, wenn wir alles das, was geheilt werden muss, zu Gott bringen, he does a miracle. Dann tut er Wunder. He takes that and replaces it with this fruit. Er nimmt es und ersetzt es durch die Frucht des Geistes. We have access. Wir haben Zugang. The authority of sin is destroyed. Die Autorität der Sünde, die ist zerstört. It has no authority. It was crucified. Es hat keine Autorität mehr über uns. If we belong to Christ, wenn wir zu Christus gehören, there's nothing I could do that could block access to God. Dann gibt es nichts, was wir machen können, das den Zugang zu Gott blockieren kann. I could wind up in prison today. Ich könnte im Gefängnis landen heute. And cry out to God and heaven is open. Und zu Gott schreien und der Himmel wäre offen. Do you know why? Here's the principle. Wisst ihr warum? Hier ist das Prinzip. God is for me. Gott ist für mich. Even when he's not pleased with me. Auch wenn ich ihm nicht gefalle gerade. God is for me. Gott ist für mich. Even when he's not pleased with me. Auch wenn ich ihm gerade nicht gefalle, God was ich tue. God is always pleased with me in Christ. Gott ist immer, ich gefalle Gott immer in Christus. And I love when Mary says this, because she always says this. God is pleased with you. Und ich liebe das, wenn Mary das sagt, weil sie sagt das immer. Gott yes, in Christ, he's pleased with us. Er ist zufrieden mit he's dir. For us. Er ist für uns. But we can all do things that are not pleasing to God outside of Christ. Und wir können Dinge machen außerhalb von Christus, die Gott nicht zufrieden machen. Think stupid thoughts, we can do stupid things. Wir können dumme Dinge tun we oder dumme Dinge selfish. Denken. We can do all of that stuff. Wir könnten egoistisch sein oder sonst was. And no matter what we do, und egal was wir machen, God is for me. Gott ist für uns. If I mess up my life, wenn ich mein Leben völlig, he will help me to get it on the path. Wenn ich mein Leben völlig verkacke, dann bringt Gott es wieder auf die Reihe. Wow, what have you done to your life? Wow, was hast du mit deinem Leben aufgefüllt? Okay, come on, let's get it. Let's just, you know, you screwed it up. Let's just listen to me and we'll get it back on the road. Lass es uns wieder auf den Weg bringen. Does God care about my physical body? Kümmert sich Gott um meinen Körper? I have to ask myself a different question. Ich muss mir eine andere Frage stellen. Do I care about my physical body? Kümmere ich mich um meinen Körper? I was here on Thursday night. Ich war am Donnerstagabend hier. Jason has challenge. Challenge gemacht. Exercise, kickboxing, all kinds of cool stuff. Es gab Übungen und Kickboxen und so weiter. I talked to a young girl. Und ich habe mit einem jungen Mädchen and gesprochen. And she says, I love coming here. Und sie hat gesagt, ich liebe es, hierher zu kommen. Because my body is the temple of the Holy Spirit. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. I said, bravo, man. How old wow. are you? Wie alt bist du? Wow, that's like cool. That's like wisdom. Das ist echt Weisheit. So I pray, I say, God, I'm sick, help me. Do you care about my body? Ich schreie zu Gott und sag, ich bin krank, kümmerst du dich bitte um meinen Körper? God says, listen to this guy. Und Gott sagt, hör dir mal den da unten an. Hey, I got a question for you. Hey, ich habe eine Frage an dich. Do you care about your body? Kümmerst du dich um deinen Körper? What do you eat? Was isst du? Right? What do you eat? I mean, come on, we all, you know, we all have to. I just tell you. This is my wife and I, right? We eat as healthy as we can. Wir essen so gesund wie nur irgendwie geht. But sometimes that chocolate cake, if I don't eat it, it will cause more psychological damage than physical damage. Aber manchmal kostet es mir so viel Überwindung, die Schokotorte nicht zu essen. Yeah. I have to measure the psychological damage versus the physical damage, right? Das wäre ein psychologischer Schaden, wenn ich sie nicht essen würde. But we go to a buffet and it's like we eat healthy and then there's dessert. Und wir essen gesund und dann gibt es eben die Nachspeise. I say, taste it. Tell me if it's worth it. Is it worth it? Und dann sage ich zu Merrick, koste sie und sag mir, ob es wert ist. Not worth it. Not this. Nein, das ist nicht wert. You go somewhere and someone says, I made homemade apple pie. And you say, that's worth it. That's und dann bist du irgendwo eingeladen und die Person sagt, ich habe selber gemachten Apfelkuchen. You gotta pick your battles. You gotta pick your battles. You know? Du musst dir selbst aussuchen, an welchen Fronten du kämpfst. I gotta care for myself. Ich muss mich selbst um mich sorgen. Right? God cares for me anyway. Natürlich, you know? Kümmert sich Gott auch um uns. Now I want you to see something. We have free access to God. Wir haben freien Zugang zu Gott. When I got mad at this person who called me. Als ich so grantig geworden bin, wie diese Person mich angerufen right hat. I went right to God and I said, why am I so reactionary? Und ich bin gleich damit zu Gott gegangen und habe gefragt, warum bin ich so rebellisch? I love this person. I just couldn't imagine. Why didn't know why they kept staying on the phone so long. Ich mag die Person eigentlich gern, aber warum hat die nicht aufgehört zu reden? Am I mad at my rhythm? Vielleicht bin ich böse wegen dem Rhythmus. So I sent them a nice text, you know, also habe ich ein nettes SMS geschickt. And that's what the Holy Spirit told me to do. Just look, just make it right and der Heilige Geist hat mir gesagt, versuch es einfach wieder richtig zu stellen. Replace the reaction with kindness. Do something kind now. Mach irgendwas anstelle dessen. Mach was Freundliches. And that's what God does. Und so macht es Gott. We can access him all the time. Wir können ständig Zugang zu ihm all haben, the time. Die ganze Zeit. He is for me. Er ist für mich. No matter what I do. Egal was ich mache. He is for me even when he's not pleased with me. Er ist sogar für mich, auch wenn er nicht zufrieden ist mit Now mir. Now let's close with this. Go to slide 20. I access God. Ich habe Zugang zu Gott. For the healing of the soul. And suddenly, meine Seele geheilt wird. He replaces hate, hostility, jealousy with his love. Und auf einmal ersetzt er Hass und Feindlichkeit mit Liebe. Get on your knees and pray for someone that you really don't like. Geh runter auf deine Knie und bete für jemanden, den du echt nicht magst. I did this. I said, oh God. Ich mache das. I'm going to pray for this person right now. You know, ich bete jetzt für diese Person. I just pray that you... Ich bete einfach, dass du... Fill me with your love for this person. Fülle mich mit deiner Liebe für diese Person. Don't do any of the things that I was thinking. Tu nichts von dem, was ich gerade gedacht habe. I'm sorry. Es tut mir leid. God will fill me if I access him. Gott wird mich füllen, wenn ich ihn suche. He's there. Next one. He will fill my heart with joy. Er wird mein Herz mit Freude erfüllen. He will wash away the bitterness, the resentment, the wrath. Er wird die Bitterkeit und den Widerstand und den Zorn wegnehmen. This is just to name a few. Das ist einfach nur, um einige Beispiele zu nennen. But joy is a miracle. Aber Freude ist ein Wunder. It's the dunamis power of God to heal my soul. Es ist diese dunamis Kraft, um meine Seele zu heilen. Peace. Friede. Will heal anxiety, fear and despair. Er wird Sorge, Angst und Verzweiflung wegnehmen. But I gotta bring these things to God. Aber ich muss diese Dinge erstmal vor ihm bringen. I gotta access him and say, God, I'm so afraid. Ich muss ihn suchen und ihm sagen, hey, ich habe so Angst. Afraid of what? Angst wovor? Write it down. Schreib's auf. Make a whole list. Tell God all the things you're afraid of. Mach eine ganze Liste mit Dingen, vor denen du dich fürchtest. Bring it to him. Und dann bring sie ihm. And the peace that passes understanding. Und der Friede, der allen Verstand übersteigt. Will protect your heart and your mind. Wird deine Seele schützen. Philippians 4:7. Philippe 4:7. Long suffering. Langmut. Will replace reactionary, complaining, rebellious attitudes. Wird Einstellungen, die rückschrittlich, beschwerlich und rebellisch sind, ersetzen. Kindness will heal an unmerciful, indifferent, arrogant spirit. Freundlichkeit wird Unbarmherzigkeit, Gleichgültigkeit und Arroganz ersetzen. This is all supernatural stuff. Das sind ganz übernatürliche Dinge. God's goodness in my heart. Seine Güte in meinem Herzen. Will replace greediness, injustice and dishonesty. Wird Gier, Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit ersetzen. His meekness. Seine Sanftmut. Will heal a self-willed, selfish, unentreatable, inflexible attitude. Wird meine Einstellung, die eigenwillig, unbelehrbar und unflexibel ist, ersetzen. Faithfulness. Treue. Will replace irresponsible, unaccountable, even a betrayal, betraying spirit. Wird meine Unverantwortlichkeit, vielleicht auch Unverbindlichkeit und ein verräterisches Herz ersetzen. But I gotta access him. I gotta go to him. Aber ich muss zu ihm gehen. Self-control. Selbstbeherrschung. Will replace excessiveness, irrational, unreasonable attitudes. Wird mein exzessives, irrationales und unvernünftiges Herz heilen. Healing of the soul. Heilen der Seele. Any of these things speak to you? Haben euch diese Dinge angesprochen? It's more important, the healing of the soul. Die Heilung der Seele ist viel wichtiger. Does God want my body healed? Absolutely. Möchte Gott meinen Körper heilen? Ja, natürlich. We'll pray and pray. Wir beten und beten und beten. For physical healings. Für das Heilen des Körpers. But not at the expense of the healing of the soul. Aber nicht zu Lasten der Heilung der Seele. If you hate somebody, how far do you think your physical healing is going to take you? Wenn du jemanden hast, was glaubst du, wie schnell du körperlich heilen kannst? You're just going to get sick again. Du wirst vielleicht and again, wieder krank and again, werden. And again. Und wieder und wieder. You don't forgive someone, you're just going to get sick again and again. Wenn du jemanden nicht vergibst, wirst du immer wieder krank werden und immer wieder. So let's pray tonight. Also beten wir heute. Maybe some of those things you saw, like suddenly it just went do. Vielleicht haben euch einige Dinge so richtig angesprungen. Just started blinking, like, blink, blink, oder blink, in eurer Seele so ein bisschen blink. Geleuchtet. The Holy Spirit saying, that's you, that's you, that's you, that's und you. Der Heilige Geist hat dir gesagt, das bist du, das bist that's du. That's you too, that's you too, that's you too. Das bist du auch, das bist du auch. Let's bring it to God. Amen. Bringen wir Gott diese Dinge. We have a Father that is accessible. Wir haben einen Vater, der zugänglich ist. Nothing you did today that can block you from God. Es gibt nichts, was du heute getan hast, das dich von Gott fernhalten kann. And when we leave God's presence, und wenn wir Gottes Gegenwart verlassen, we have the fruit of his presence. Dann haben wir die Früchte seiner Gegenwart. And that is the power that neutralizes, und das ist die Kraft, the power of sin, die Sünde neutralisiert. The power of sin, die Kraft der Sünde neutralisiert. Right? Walking away from God's presence, like, wow. Aus Gottes Gegenwart wegzugehen mit diesem wow. I don't want to sin anymore. Ich möchte gar nicht mehr sündigen. Wow. Okay, let's pray. Beten wir. First of all, maybe you're here tonight and you don't know Jesus. Vielleicht bist du heute hier und du kennst Jesus nicht. If you died tonight, where would you go? Wenn du heute sterben würdest, wo würdest du hingehen? Have you ever received his love? Hast du seine Liebe jemals empfangen? Because Jesus is alive. Denn Jesus lebt. He rose from the dead. Er ist auferstanden. He is here with us in spirit. Er ist hier mit uns im Geist. He said, where two or three are gathered, I am right there. Er hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. He's here. Er hat versprochen, dass er da ist. And he's present to heal. Und er ist hier, um zu heilen. Would you like to receive him in your life? Möchtest du ihn in deinem Leben haben? Pray with me a short prayer. Dann bete ein kurzes Gebet mit mir. But speak it. Aber sprich es wirklich aus. God in heaven, Vater im Himmel, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Of all my sin. Vergib mir meine Sünden. Through Jesus, your son, durch Jesus, deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben can ist. You say those words? Kannst du diese Worte wiederholen? God in heaven, Gott im Himmel. Forgive me my sin, vergib mir meine Sünden. Through Jesus, your son, durch Jesus, deinen Sohn. Who died on my behalf, der an meiner Stelle gestorben ist. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. For the church. Für die Gemeinde. Is there resentment there? Gibt es Ärger unter euch? Let's go before the Lord. Gehen wir vor den Herrn. Take a minute or so. Nehmt euch eine Minute Zeit. Just relax. God is for you. Entspannt euch einfach. Gott ist für euch. He's not angry. He loves you. He's not ticked off. He loves you. Er liebt euch. God loves this right now. He's just like, wow, this is great. Just come to me. Er liebt das jetzt gerade. Er sagt, wow, kommt einfach zu mir. I want to heal. Ich möchte euch heilen. I want to remove things. Ich möchte Dinge wegnehmen. I want you to walk out of here full of my spirit. Ich möchte, dass ihr hier bei der Tür rausgeht und voll von meinem Geist seid. In new areas of your life. In neuen Bereichen. So let's take a few minutes. Just take a minute. Nehmen wir uns eine Minute. Let the Holy Spirit say, that's it right there. Und lass den Heiligen Geist sagen, das ist es, die eine Sache. If you need some help. Wenn du irgendwie Unterstützung brauchst. Hate. Hass. Hostility. Feindlichkeit. Jealousy. Eifersucht. Bitterness. Bitterkeit. Resentment. Ärger. Wrath. Zorn. Anxiety. Sorgen. Fear. Angst. Despair. Verzweiflung. Reactionary. Reaktionär sein. Complaining. Sich ständig beschweren. Rebellious. Widerstand haben. Unmerciful. Unbarmherzig sein. Indifferent. Gleichgültigkeit. Arrogant. Arroganz. Greedy. Gier. Unjust. Ungerechtigkeit. Dishonest. Unehrlichkeit. Selfish. Selbstsucht. Unentreatable. Unbelehrbar sein. Inflexible. Unflexibel. Irresponsible. Unverantwortlichkeit. Unaccountable. Unverbindlich. Lazy. Faul. Excessive. Exzessivität. Irrational. Irrationalität. Unreasonable. Unvernünftig. Need to be healed of any of that. Wenn ihr von irgendwas geheilt werden müsst, the Holy Spirit is present to heal. Der Heilige Geist ist hier. There are things in your heart that God has placed there. Gott hat Dinge in dein Herz gegeben. And this is what Brian Houston said this weekend. Und Brian Houston hat Folgendes gesagt dieses Wochenende. When you close your eyes, wenn du deine Augen zumachst, what is it that you see? Was siehst du? That God has placed in your heart. Was siehst du, das Gott in dein Herz gegeben hat? He gives you dreams. Er gibt dir Träume. He gives you a picture of your life. Er gibt dir ein Bild von deinem Leben. And he is the one that put that dream in your heart. Und er ist derjenige, der diesen Traum in dein Herz gepflanzt hat. He is the author and finisher of your faith. Er ist der Autor und der Vollender deines Glaubens. He is the pioneer and the accomplisher. Er ist der Pionier, aber auch der, der das fertigstellt. And that's why Proverbs 4 says, guard your heart with all that you have, because out of it comes the issues of life. Deshalb heißt es in Sprüche 4, schütze dein Herz, pass auf dein Herz auf, denn das Leben kommt aus deinem Herzen heraus. Whatever is in your heart determines the course of your life. Was auch immer in deinem Herzen drinnen ist, das bestimmt deinen Lebensweg. And so it says in another place, Ephesians, do not give the devil a foothold. Und es heißt im Epheserbrief, gib dem Teufel keinen Ansatzpunkt. And what are those footholds? Und was sind diese Ansatzpunkte für ihn? Exactly what we heard tonight. Genau diese Ansatzpunkte, die wir heute gehört haben. Bitterness. Bitterkeit. Bitterness opens the door to the devil. Bitterkeit öffnet dem Teufel die Tür. Makes us sick. Es macht uns krank. And so because we want those dreams to happen and the things that God has placed in our hearts. Und weil wir eben möchten, dass unsere Träume wahr werden und die Dinge, die er in unser Herz gelegt hat. We have to make room for them. Müssen wir auch Platz dafür machen. And that means closing the door to the enemy. Und das bedeutet, dem Teufel die Tür zuzumachen. And I just sense tonight that there are people here who have self-rejection. Und ich spüre einfach, dass heute Leute da sind, die sich selbst nicht annehmen wollen. Self-hate. Die sich selbst hassen. And it's coming out in a sickness. Und das zeigt sich oder äußert sich in einer Krankheit. And God wants you to know. Und Gott möchte, dass du weißt. I love you. Ich liebe dich. I accept you. Ich akzeptiere dich. Ich nehme dich an. Exactly the way you are. Genauso wie du bist. I love you exactly the way you are. Ich liebe dich genauso wie du bist. Accept yourself. nämlich selbst an. If I accept you, a holy and perfect God. Wenn ich dich annehme als heiliger und perfekter Gott. And because of what my son did on the cross, I see no fault in you. Und dadurch, was Jesus am Kreuz getan hat, sehe ich keinen Fehler an dir. You are perfect, you are complete. Du bist perfekt und vollkommen. I wholly accept you. Ich nehme dich ganz an. And if I accept you, then I want you to accept yourself. Und wenn ich dich annehme, dann möchte ich, dass du dich selbst annimmst. And just take, especially for the women, just take that thing that you don't accept about yourself. Und speziell für die Frauen, nimm diese eine Sache, die du an dir selber nicht annehmen möchtest. And embrace it. Und umarme es. And say, this is the way God made me. Und sag, das ist genau die Art, wie Gott mich gemacht hat. And it's beautiful. Und es ist wunderschön. And it was pleasing to him. Und es gefällt ihm. And so I reject my self-rejection. Und ich lehne das ab, dass ich mich selbst nicht mehr annehme. And I embrace myself. Und ich umarme mich selbst. Because he embraces me. Weil er mich umarmt. Make room for what God has planted in your heart. Mach Platz für das, was Gott in deinem Herzen schon gepflanzt hat. He is the author and the finisher. Er ist der Autor und der Vollender. He pioneered it and he will bring it to pass. Er ist der Pionier und er wird es bis zum Ende führen. He is the Alpha and the Omega. Er ist das Alpha und das Omega. But we have to take care of our hearts. Wir müssen uns auf unsere Herzen aufpassen. Yeah.